Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Bevor ich es vergesse, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kommen wir zur App. Die App, eine iOS-App, gibt's aber sicherlich auch für Android unter Windows 10 Mobile. Guckt einfach mal im Store nach, da kann man sich ja inzwischen nicht mehr so sicher sein. Die Rede ist von das örtliche Telefonbuch und Auskunft in Deutschland, Universal App. Apple Watch App möglich, gratis, Versionsnummer 7.6 liegt vor, 54,3 Megabyte Großsprache Deutsch, erfordert iOS 8.0 oder neuer und hat bei 5817 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 3 Sternen. Und ich lese die Beschreibung vor. Entdecke deinen Ort mit das Örtliche, egal ob gewerblich oder privat. Hier findest du alle Verzeichniseinträge Deutschlands in gewohnt hoher Qualität. Jetzt auch mit aktuellen Benzinpreisen, Kinoprogramm, Umkreissuche, Gratis-Telefonieren, Navigation und vielem mehr. Entdecke die tollen Funktionen der örtliche App. Benzinpreise in Echtzeit von Tankstellen in deiner Nähe vergleichen, inklusive sämtlicher Premium-Sorten und kostenfreier Push-Benachrichtigung auf Wunsch. Aktuelles Kinoprogramm für dein Lieblingskino. Routenplaner, Navigation, Push-Benachrichtigungen, weitere Funktionen, Umkreissuche in der unmittelbaren Umgebung oder einem Ort ihrer Wahl nach Themen sortiert, darunter Geldautomaten, Notapotheken und vieles mehr. Individuelle Suche inklusive Suchhistory, Lieblingslocation bewerten, Kartenfunktion, zeige einzelne Treffer oder ganze Trefferlisten an. Es gibt die Rückwärtssuche für Telefonnummern, es gibt persönliche Favoriten, Freecall, telefoniere mit deinem iPhone direkt aus einem Suchtreffer heraus, kostenlos mit vielen gewerblichen Kontakten, native iOS 9 sowie iPhone 6S und 6S Plus und iPad Pro Unterstützung. Ja, was soll man dazu sagen? Die App funktioniert einfach. Alles geht. Alles ist so, wie man sich das erwartet. Alle Infos werden ordentlich dargestellt. Die App sieht schön aus, orientiert sich an den iOS Design-Richtlinien. Da gibt's auch nichts zu meckern. Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.